You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hello! Hello! We're both very dark today. Wir sehen heute beide dunkel aus. I mean, we're dressed dark. Ich meine dunkel gekleidet. I don't think we are dark. Ich denke nicht, dass wir dunkel sind. You feel dark? Fühlst du dich dunkel? Also ist es nicht. Open your heart and let the light in. Öffne dein Herz und lasse das Licht hinein. That's why you have an Alicia. She's so light. You balance each other out. Deshalb hast du an Alicia. Sie hat so viel Licht. Ihr gleicht euch gegenseitig aus. Anyhow, we're back. Daniel and Reinhard. Wie auch immer, wir sind wieder da, Daniel und Reinhard. I'm going to talk about a subject that is a very popular subject today. Heute werde ich über ein Thema sprechen, das heutzutage ein sehr beliebtes Thema ist. At least here in Brazil. Zumindest hier in Brasilien. We're talking about emotional intelligence. Wir reden über emotionale Intelligenz. What's emotional intelligence? Was ist emotionale Intelligenz? I don't know. Ich weiß es nicht. What is it? Was ist es? But actually, you don't know. Oh, don't put yourself down. Setze dich nicht selbst herunter. No. You have a lot of it. Ich denke, du hast viel davon. I mean, I don't even know what it is. I don't know if you have it or not. Aber ich weiß nicht, was es ist und ob du viel davon hast. Okay, here we go. At least what people talk about emotional intelligence. Zumindest wenn Menschen viel über emotionale Intelligenz reden, is about your brain. Geht es um das Gehirn. You know, and I don't believe that's a biblical approach. Ich glaube nicht, dass es einen biblischen Ansatz dafür gibt. Let me give a little clue. Ich werde dir einen kleinen Hinweis geben. In the Bible, the word heart is found 854 times. Man kann das Wort Herz 854 Mal in der Bibel finden. In the Bible, the brain is mentioned. In der Bibel wird allerdings das Wort Gehirn 0 times. Nie erwähnt. So if the brain is mentioned 0 times, and the heart 854 times. Don't you think that if there is an emotional intelligence, it should be linked to the heart? Wenn das Gehirn also nie und das Herz 854 Mal erwähnt wird, glaubst du dann nicht, dass wenn es eine emotionale Intelligenz gibt, diese mit dem Herz verbunden sein wird? That's an interesting thought, don't you think so? Das ist ein interessanter Gedanke, nicht wahr? So, whether there is an emotional intelligence or not, you're free to figure that one out. Ob es eine emotionale Intelligenz gibt oder nicht, da bist du ganz frei, das herauszufinden. I believe there is. Ich glaube, es gibt sie. In fact, I am much less concerned about knowledge than I am concerned about emotional stability. Ich mache mir viel weniger Gedanken um Wissen als über emotionale Stabilität. Look. Schau. We have a lot of people working for this ministry. Wir haben viele Menschen, die für diesen Dienst arbeiten. You know, when I need to hire new people, wenn ich neue Leute einstellen muss, I let the people who run this ministry hire whoever they want to. Überlasse ich es den Leuten, die unseren Dienst leiten, denjenigen einzustellen, den sie wollen. I mean, I sometimes make suggestions, sometimes strong suggestions. Manchmal mache ich Vorschläge und manchmal wirklich gute Vorschläge. I mean, Daniel I hired because he works directly for me. Daniel habe ich angestellt, weil er direkt für mich arbeitet. Hi, our videomaker. Dann gibt es Hi, unsere Videoproduzentin. I implored Vinicius, please hire her. Ich habe darum gebeten, sie einzustellen. Let him make the decision. Aber ich habe dem Leiter die Entscheidung überlassen. But when I'm involved in a hiring process, wenn ich in einen Einstellungsprozess involviert bin, do you know what I look for? Weißt du, worauf ich dann schaue? I don't look so much for the professional ability. I look for the emotional ability. Ich schaue nicht so sehr auf die berufliche Fähigkeit, sondern auf die emotionale Fähigkeit. Do you know why? Weißt du warum? Because the truth is that almost anybody can learn almost anything. Weil in Wahrheit fast jeder alles lernen kann. Some might have to work a little harder to learn it, and others don't have to work so hard because it's more natural for them. Einigen würde vielleicht etwas härter arbeiten müssen, um es zu erlernen, und für andere ist es nicht so schwierig, weil sie es schon gewohnt sind. But anybody of us can get knowledge. Aber jeder von uns kann Wissen erwerben. What does it help me if I have I'll give you a practical example. Was nützt mir das? Ich gebe dir ein praktisches Beispiel. What does it help me if I have the best accountant as far as figuring out numbers is concerned? Was nützt es mir, wenn ich den besten Buchhalter habe, wenn es um das Herausfinden von Zahlen geht? But that person has no emotional stability, neither any faith. Diese Person aber weder emotionale Stabilität noch Glauben hat. You can work for somebody else, but not for me. Du kannst für jemand anderes arbeiten, aber nicht für mich. Because I make very irrational financial decisions. Weil ich viele irrationale Entscheidungen treffe. Because if God shows me something, I will do it by faith. I don't think, will it make money? Will it lose money? Is it going to work out? Are we going to be in trouble? Are we going to not be in trouble? Wenn Gott mir nämlich etwas zeigt, dann mache ich das im Glauben und denke nicht, werde ich damit Geld verdienen oder verlieren? Wird es klappen oder werden wir Probleme bekommen? Oder werden wir keine haben? So if I have a person that's working for me, ich brauche Personen, die für mich arbeiten, that says, you know, Reinhard, I trust you. Und sagen, weißt du, Reinhard, ich vertraue dir. I shake my head, but I'm going to trust. Ich schüttle zwar den Kopf, aber ich vertraue dir. Let's go through you, we'll be fine. Gehen wir weiter, alles wird gut sein. See, that's much more important. Siehst du, das ist viel wichtiger. You know, I said to our financial director today. Heute habe ich mit unserer Finanzdirektorin gesprochen. We hired a new just recently. She's really, really good. Wir hatten sie vor kurzem eingestellt und sie ist wirklich sehr gut. I like her so much. Ich mag sie sehr. And here's what I said to her. Und ich sagte Folgendes zu ihr. Actually, her husband is now becoming the manager of all this digital world and books and everything that we do. Und ihr Ehemann wird jetzt der Manager für all diese digitalen Produktionen und Bücher und all das. Here's what I said. Ich sagte also Folgendes. I said, look, if I make any decision that is contrary to the law. Schau, wenn ich eine Entscheidung treffe, die dem Gesetz widerspricht. You have to stop me. Musst du mich aufhalten. Because you know there are so many rules, regulations and laws in Brazil that I might make a mistake. Weil es in Brasilien so viele Regeln, Verordnungen und Gesetze gibt, wo ich einen Fehler machen könnte. Because she takes care of the school of the prophetic and supernatural. Sie kümmert sich um die Schule des prophetischen und übernatürlichen. She takes care of financial Brazilian kids care. Sie kümmert sich um die Finanzen von Brazilian Kids Care. She takes care of the RH publishing house. Sie kümmert sich um den Reinhard Hedler Verlag. And she takes care of the RH social media. Und sie kümmert sich um RH Social Media. So I said, you know what, if I make a financial mistake, according to the law, you must stop me. Ich sag dir also, wenn ich einen Fehler hinsichtlich des Gesetzes mache, musst du mich aufhalten. But if I make a wrong decision as far as finance is concerned, meaning if we do this, we're going to lose a lot of money. Wenn ich allerdings eine falsche Entscheidung treffe, was Finanzen betrifft, wo wir viel Geld verlieren können, wenn wir das so machen, you can't stop. Wirst du mich nicht aufhalten können. But you have to explain to you what your concerns are. Aber du musst mir erklären, wo deine Bedenken liegen. And then I will probably look into your eyes and say. Und dann werde ich dir wahrscheinlich in die Augen schauen und sagen. Thank you for explaining to me, and I'm going to go and make this decision. Danke, dass du mir das erklärt hast. Ich werde aber jetzt diese Entscheidung treffen. Now you simply have to trust me, navigate through this. Und jetzt musst du mir einfach vertrauen. Und wir werden das durchstehen. Her reaction was so amazing, so wonderful. Ihre Reaktion war so erstaunlich und wunderbar. You see, that's emotional intelligence. Das ist emotionale Intelligenz. But that doesn't come from your brain, it comes from your heart. Aber das kommt nicht von deinem Gehirn, das kommt aus deinem Herzen. Listen, trust comes from the heart. Hör zu, Vertrauen kommt aus dem Herzen. You know, once we understand that emotional stability, well-being, intelligence has to do with our heart. Wenn wir verstehen, dass emotionale Stabilität, Wohlbefinden und Intelligenz mit unserem Herz zusammenhängen, we will actually take responsibility for our emotional emotional stability or emotional intelligence. Werden wir uns um unsere emotionale Stabilität und Intelligenz kümmern? How many people have built a multi-million-dollar business because of their knowledge and destroyed it because of their lack of emotional stability? Wie viele Menschen haben ein Multimillionengeschäft aufgebaut aufgrund ihres Wissens und es dann aufgrund von mangelnder emotionaler Stabilität in den Sand gesetzt? How many people have built great ministries because they're clever, charismatic people? And because of lack of emotional intelligence, they've destroyed it. Wie viele Menschen haben großartige Dienste aufgebaut, weil sie kluge und charismatische Menschen waren, aber aufgrund von Mangel an emotionaler Intelligenz haben sie diese zerstört. So once you understand that all of this is connected to your heart, you really learn to pay close attention to your heart. Wenn du verstehst, dass das alles mit deinem Herzen in Verbindung steht, wirst du wirklich lernen, gut auf dein Herz aufzupassen. You know, Dan and me, we've now lived together for more than 3 years. I think it's coming up. Close to 3.5 years. Weißt du, Daniel und ich leben jetzt schon seit mehr als 3 Jahren zusammen. Ich denke, es werden bald um die 3.5 Jahre sein. You know, we live together, we're always together, we're close together, we work together. Wir leben zusammen, wir sind immer beisammen, wir sind uns nahe, wir arbeiten zusammen. zusammen. And I don't see myself as his boss. Ich sehe mich selbst aber nicht als seinen Chef. I never see Daniel as my employee. Ich sehe Daniel nie als meinen Angestellten. Although he is, but I don't see him like that. Obwohl er das ist, aber ich sehe ihn nicht so. It's like a father and son that walk together serving Jesus. Es ist mehr so wie Vater und Sohn auf einem gemeinsamen Weg im Dienst der Jesu. And you know, I live my life the way you see me here, the way I minister, the way I serve, the way I work for Jesus is the way I do life too. Und weißt du, ich lebe mein Leben so, wie du mich hier siehst, so wie ich diene und für Jesus arbeite, ist genauso, wie ich es im Leben mache. I am who I am. Ich bin, der ich bin. So Daniel had to learn to live with it. Daniel musste lernen, damit umzugehen. You know, and I'm not sure if I'm an easy person to live with. I can't judge that. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich ein einfacher Mensch im Zusammenleben bin. I mean, I like to be with myself. Ich mag es, mit mir zusammen zu sein. I enjoy my own company. Mir gefällt meine Gesellschaft. You can lock me in an island, take my cell phone away, leave me for 3 months, I'll be very happy. Ihr könnt mich wegsperren, 3 Monate dort lassen und ich werde sehr glücklich darüber sein. But you know, I can imagine that sometimes it might have been a little hard for Daniel. Aber ich kann mir vorstellen, dass es manchmal etwas schwierig für Daniel sein kann. Just because of the way I live my life. Weil ich einfach so bin, wie ich mein Leben lebe. You know, if the Spirit of God says go there, I go. I don't care anymore if the rest of me falls apart. Weißt du, wenn der Geist Gottes sagt, geh, dann gehe ich und ich kümmere mich nicht darum, ob der Rest auseinanderfällt. My principles are so important that I put them above so many other things. Meine Prinzipien sind mir so wichtig, dass ich sie höre als alles andere in meinem Leben stelle. You know, so I just live my life the way I have to live my life. Ich lebe mein Leben einfach so, wie ich es leben muss. And you know what? And he has shown not only that he's a very, very intelligent young guy. Und weißt du, er hat gezeigt, dass er nicht nur ein junger, sehr intelligenter Mann ist. He's very, very smart. Er ist wirklich clever. But you know, he has developed so much emotional intelligence over the last 3 years. It's amazing. Aber weißt du, er hat über die letzten 3 Jahre so viel an emotionaler Intelligenz entwickelt. Das ist erstaunlich. How he has become such a different person as far as emotional intelligence is concerned is amazing. Er ist so eine andere Person geworden, was emotionale Intelligenz betrifft. Das ist erstaunlich. Listen, is he the best translator that I've ever worked with? Yes, he is. Hör zu, ist er nicht der beste Übersetzer, der für mich gearbeitet hat? Sure he is. Ja, das ist er. But you can train a translator to become good. Aber ein Übersetzer kann lernen, gut zu werden. But the heart. Aber das Herz. Is something only you yourself can actually take care of and make happen. Darum kannst du dich nur selber kümmern. So if you're trying to pursue emotional intelligence, don't try to pursue some other clever people who teach you how to fix your brain. Wenn du also versuchst, zu emotionaler Intelligenz zu gelangen, versuche nicht anderen klugen Menschen nachzulaufen, die dein Gehirn in Ordnung bringen sollen. Sit at the feet of Jesus. Setze dich zu den Füßen Jesu. And learn to deal with your heart. Und lerne, mit deinem Herzen umzugehen. That's how you will develop the best emotional intelligence. So wirst du die beste emotionale Intelligenz entwickeln. And if you become an emotionally intelligent person, that means a person who's learned to take care of his heart. Und wenn du eine emotional intelligente Person wirst, eine Person, die gelernt hat, auf ihr Herz zu achten. And then to that you add knowledge. Und du dann noch Wissen dazu fügst. There are no limits for you. Wird es für dich keine Beschränkungen mehr geben. Let's live a life without limits. Lass uns ein Leben ohne Beschränkungen leben. Thank you for watching us. Danke, dass du uns zuschaust. Click a like and subscribe to the YouTube channel. Gib uns ein Like und abonniere unseren Kanal. Thank you for being part of what we're doing. Danke, dass du ein Teil von dem bist, was wir machen. See you guys. Bis bald, Leute.